Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 34. Die Landung der Medohiditen in Japan. Zweiter Teil. Der wird sich alles zu eignen und wird euch hungern lassen und euch verbieten, euren Durst zu löschen mit dem Safte der Früchte, sondern wird euch zum Wasser treiben wie ein zahmes Tier. Und ihr werdet für ihn müssen wie zu Hanoch Städte bauen und ihn gut füttern und seine Diener, damit er kräftig werde, euch zu schlagen und zu töten. Dann werdet ihr für eure Arbeit keine Früchte und kein Brot mehr bekommen, sondern tote Zeichen nach dem Grade der Arbeit, für welche Zeichen man euch etwas Weniges zu essen geben wird. Ja, so ihr dann noch nicht werdet zur Ordnung zurückkehren, so werdet ihr sogar an den Kaiser von den Zeichen den fünften Teil als eine Arbeitssteuer von dem hart erworbenen ohne Entgelt zurückgeben müssen. Welches wird sein ein Zeichen, dass ihr sogar werdet bitten müssen, um nur arbeiten zu dürfen? Und da werdet ihr für eine solche Erlaubnis dann die erwähnte Steuer entrichten müssen. Und ich sage, da wird im ganzen Lande auch nicht ein Fleckchen sein, das sich nicht der Kaiser möchte zu eigen machen, und verteilen wird er dann das Land als ein Lehen an seine Günstlinge und Höflinge. Euch aber wird er zum schmählichen Leibeigentum der Günstlinge und Höflinge machen, und diese werden Herren sein, dann über euren Tod und euer Leben und euch zu essen geben gekochtes Gras und schlechte Wurzeln, denn sie werden sich die besten Früchte aneignen. Und wer sich dann an einer solchen Frucht vergreifen wird, der wird also gleich mit dem Tode bestraft werden. Dann wird der Kaiser eure schönsten Weiber und Töchter nehmen für seine und seiner Günstlinge und Höflinge Geilheiten, und ihr aber werdet eure Knaben in den Fluss werfen und dafür seine Kinder ernähren müssen, damit sie euch dann misshandeln werden. Ich aber werde dann meine Ohren, um nicht zu hören, euren Jammer, Geschrei bis ans Ende der Zeiten verstopfen. Und es wird euch dann tausendmal ärger gehen, als es euch gegangen ist in Hanoch. Auch dieses alles merket euch wohl und schreibet es in die anbefohlenen weichen Steine. So seht denn, meine lieben Brüder, was der Wille Gottes ist. Darum tut, wie euch geraten, und ihr könnet so leicht, ja, und noch tausendmal leichter, ein selbstständiges Volk bleiben, ohne auch nur irgendeinen Verlust eurer Rechte. Daher werdet voll Liebe und Gnade, und ferne sei von euch der böse Eigennutz. Dann werdet ihr bleiben, wie ihr seid, ein Volk Gottes. Und nun schließlich ist es der Wille Gottes, dass ihr nämlich diese Kasten über den Fluss einen nach dem anderen mittels Stangen über den Kasten miteinander verbinden sollet und da errichten eine Brücke über den Fluss, damit wir auch das Land jenseits des Flusses betreten und davon dann willkürlich Gebrauch machen möchten. Nun fallet nieder auf eure Angesichter und danket dem Herrn für diese hohe Gnade der Belehrung und Kundgebung seines Willens zu unserem allergrößten Wohle und saget mit mir: O du großer, überguter, überheiliger, allmächtiger Gott, wir danken dir im Staube unserer Nichtigkeit. Lass zu deinen heiligen Ohren dringen unseres Dankes schwache Stimme aus der Tiefe unserer Bosheit und siehe gnädig an unser demütiges und schüchternes Herz. O Herr, wir sehen nicht, wie groß die Leere unseres Gemütes ist, daher erfülle uns gnädig mit der Wärme deiner Liebe und ziehe nie deine Gnade von uns armen Kindern der Sünde. Lasse uns, so wir uns je vergessen könnten, gegen deinen heiligsten Willen zu handeln, ja nicht von Menschen züchtigen, sondern züchtige du uns nach deiner Gerechtigkeit und großen Milde und schaffe uns um in unseren Herzen nach deiner großen Barmherzigkeit, damit wir dereinst würdig werden möchten, deinen Kindern nur im Geringsten zu gleichen. Und so bleibe du unser allergroßer, heiliger Gott und unser Herr und werde dereinst auch unser lieber, heiligster, heiligster Vater. O Herr, erhöre unser Flehen und vernimm gnädigst unsere schwache Bitte. Amen. Nun denn, geht und vollzieht alles nach Zeit und Rat und überzeuget euch von allem, damit ihr sehen möget, wie wahrhaftig und getreu der Herr ist. Und habt ihr alles vollzogen und des Herrn nie vergessen, vor, nach jeder Arbeit und vor, nach jedem Mahle, vor und nach dem Schlafe, vor und nach dem Aufgange, vor und nach dem Niedergange und ganz besonders aber, so ihr euch beschlafet, solltet ihr vor und nach der Handlung über alles den Herrn um seinen Segen bitten. Dann werdet ihr Zeugen Kinder des Lebens und des Lichtes, im Gegenteile aber nur Kinder des Todes und der Finsternis. Ich aber werde mein ganzes Leben hindurch hier in der Gegend des Flusses verbleiben, da wir gelandet sind und dort, über dem Flusse, in jener weiten Grotte auf dem schönen Berge, wird meine und meiner Kinder Wohnung sein, damit ihr mich allezeit finden möget, so oft jemand ein Anliegen hat. Diese Grotte und den Berg gibt mir der Herr zum Besitztum aus Liebe zu euch, damit ihr mich allzeit finden könnet. Euer aber ist das ganze große, schöne Land. Ich werde nach dem Willen Gottes noch sehr alt werden und noch ein später Zeuge sein aller eurer guten und schlechten Handlungen. Und von allen, die hier sind, lebend, werde ich der allerletzte sein und euch folgen vor das Angesicht des Herrn. Ihr, meine 10 Begleiter, die ihr auch schon weise geworden seid, nehmet das Volk und führet und verteilet es weise im Lande und lehret sie, was ihnen Not tut, und kommet, so oft der Mond voll geworden ist, zu mir, des Rates und der Lehre wegen. Amen. Und siehe, als nun der Meduhet beendet hatte seine Rede, da verneigte sich alles Volk vor ihm, fiel noch einmal ohne Geheiß des Meduhet zur Erde nieder und dankte mir für eine solche heilsame Lehre, richtete sich dann wieder auf und nahm ehrfurchtsvoll die Nahrung zu sich, lagerte sich dann zur Erde und rastete und betete mitunter 3 Tage lang. Dann erhob es sich, nahm die Werkzeuge und stellte zuerst die Brücke her. Dann aber ging es unter der Segnung Meduhits auf seine fernere Bestimmung nach allen Richtungen des Landes und pries und lobte mich allethalben. Und da wurden, wie leicht einzusehen, dann viele von ihnen weise nach der Art Meduhits und lebten so als ein glückliches Volk bei 1900 Jahre, beinahe bis die Zeiten Abrahams, und wurden nicht mitgenommen von der Sündflut Noahs. Später aber fingen sie meiner auch nach und nach an zu vergessen, da ich sie zum gebildetsten und reichsten Volke der Erde gemacht hatte und gefielen sich in allerlei Schnitzwerk und fielen dadurch völlig in die schwarze Abgötterei und Hurerei aller Art. Und nachdem ich ihnen 600 Jahre lang durch die Finger zugesehen hatte und sah keines und abermals keines zu reuigen und sich besseren Umkehr, auch nur irgend die allergeringste Miene machen, so erweckte ich, wie ich es ihnen schon durch Meduhet hatte androhen lassen, in der Gegend der heutigen Mongolei ein Volk zur allergemeinen Geißel und ließ es durch einen Engel, der unsichtbar war, hinführen nach Iophon, machte ihnen eine Inselbrücke vom heutigen Sina aus, wovon noch heute mehrere Inseln in einer etwas geborgenen Reihe zeugen, dass sie trockenen Fußes wie die Israeliten über das Rote Meer und auch fast gleichzeitig dahin gelangten, bei welcher Gelegenheit ich dann durchs Feuer der Erde um Iophon eine Menge großer und kleiner Inseln emporheben und entstehen ließ, als allfällige Zufluchtsorte für einige sehr wenige Weise, welche allda in Grotten wohnten und mir im Stillen dienten, bis ich sie abrief von der Welt. In solchen Grotten finden sich auch noch zum Zeugnisse meiner Liebe solche bezeichneten Tafeln vor, welche freilich jetzt niemand lesen könnte, und zwar viel weniger noch als die Hieroglyphen Ägyptens, welche niemand außer nur ein vollends Wiedergeborener wird lesen können und nur hie und da einiges erraten, irgendeine starke, fleischkranke Seelenschläferin durch ihren auf ganz kurze Momente nur aufgewachte Kindgeist. Und so findet sich auch in der Höhle, Klammer auf, die früher oder damals Meduhets Grotte hieß, Klammer zu, jetzt noch das euch schon bekannte hohe Lied, wie auch noch einige bekannte Werkzeuge, jedoch ist diese Höhle jetzt unzugänglich, da sie sich auf einem hohen Berge befindet, was sich später durch Feuer und bis jetzt noch andauernde Erdbeben bewirken ließ. Und so ist dieses Land noch heutzutage in der kaiserlichen, halb mongolischen und halb urjapanischen Verfassung. Der Ungläubige reise hin und überzeuge sich, aber es wird ihm wenig nützen, so er nicht völlig die Wiedergeburt erreicht hat. Und hat jemand diese, der wird nicht nur die ganze Oberfläche der Erde, sondern auch die Tiefe derselben bis in den Grund mit hell verklärten Blicken schauen. Denn alles, was ich euch hier gebe, ist wahr und getreu für meine Kinder, denn ich gebe es nicht der Welt, sondern meinen schwachen Kindern. Daher sollen dieselben meine Liebe und Weisheit und meine Worte und meine Gnade nicht mit dem Maße der Welt bemessen. Denn ich will nicht glänzen vor der Welt, sondern will von euch nur geliebt sein, denn ich habe der Sonnen genug, um der Welt etwas vorzuglänzen. So ihr aber meine Schrift mit eurer Weltgelehrtheit bemängelt, was glaubet ihr, was ich dereinst tun werde mit eurem Weltunsinn? Daher lernet es von mir, wenn ihr erst werdet aus mir gelehrt sein, dann erst werdet ihr sehen und erkennen, wessen Regeln höher stehen, meine oder die der Welt. Denn die Welt hat das Wort im Sinne, ich aber habe den Sinn im Worte, daher derjenige gar gewaltig zerstreuet, der nicht mit mir sammelt. Bevor ich euch noch in dieser meiner Haushaltung weiterführen werde, will ich euch kurz etwas bezüglich meines Engels sagen, namentlich aber denjenigen, welche fast in jeder Zeile einen sogenannten grammatikalen Anstand genommen haben der Welt wegen. Da ihr Herz dabei nicht schalkhaft ist, so sollen sie, wo mein schwacher Geheimschreiber meines neuen Wortes irgendein N-Strichel zu viel oder zu wenig gemacht hat zufolge einer in ihm schon alten, unaufmerksamen Gewohnheit, es nach ihrer Einsicht ergänzen, so auch das Unorthographische und die I-Tüpfel. Aber wer es da wagen würde, auch nur ein Wort zu versetzen oder einen besseren Reim zu machen oder irgendeinen abgängigen Fuß unnotwendig zu suchen, den werde ich mit ärgerlichen Augen ansehen. Suchet nicht das Wort im Sinne, sondern den Sinn im Worte, wollet ihr zur Wahrheit gelangen. Denn im Geiste ist die Wahrheit, aber nicht in der Wahrheit der Geist, was unmöglich sein könnte, da der Geist frei ist und jeder Regel vorrangig, Wahrheit aus sich schöpfen lassend. Da ihr das schon sogar von euren Genies sagt, warum seht ihr hernach meinen Geist mit gar kritischen Augen an? Als wenn euch ein Schulknabe irgendein schlechtes Pensum gegeben hätte zur Korrektur. Daher, so jemand glaubt, ich tauge mit dem Kleide nicht in die Welt, der behalte mich daheim. Es wird aber jedem verdienstlicher sein, meiner Schrift eine aus ihr entnommene Regel hinzuzufügen, als eine Weltkritik, denn viel seliger ist geben als nehmen. Dieses verstehet wohl. Amen. Ende dieses Kapitels.